Naja, dann sage ich einfach nur Alaaf. Alaaf zurück. Weißt du, was immer der Wortwitz ist? Nee. Alaaf you. Oh. Also, das kannst du so, weiß ich nicht, auf ein Lebkuchenherz schreiben oder so. Kannst du Alaaf you draufschreiben. Sehr schön. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen Flashback, weil als wir angefangen haben mit dem Podcast, warst du auch in der Karnevalphase. Das war ja Ende, also, nee, was Ende Februar, wir? Ne? Wann sind wir geboren auf Twitter und Februar. Haben uns ausgesperrt? Ende Februar, ja, irgendwann. Irgendwie 20., 21. so. Ja, genau. Mhm. Ja, das kann gut sein. Stimmt, das war ja so kurz vor Karneval. Ja. Ja, weil da haben wir auch irgendeine karnevalistische Begrüßung mal gemacht. Das kann gut sein. Ja, und jetzt fängt es wieder an am 11.11. Ja. Um 11.11 Uhr hat es angefangen. Also ich habe hier nichts verspürt. Kein Erdbeben, keine Witze-Explosion. Mist. Ja. Ja. Als ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin und an der Ampel stand, das ist schon ein ganz witziges Bild, wenn da waren vier Mädels, die waren alle als Harry Potter verkleidet, sind über die Straße gegangen. Und kurz danach kam so wie so eine, als ob ich auf Safari wäre, kam erst ein Tiger, dann ein Bär, dann irgendwie, ich weiß nicht, kamen ganz viele Tier, also so Ganzkörper-Tieranzüge, so hintereinander. Und dann dachte ich so irgendwie, das sieht so lustig aus, wenn man einfach so, also wenn ich jetzt einfach so als Außenstehender das betrachte, ist es so lustig, wie die auch also alle einzeln gegangen sind, also gar nicht so als Gruppe, sondern so, als ob das so ganz normal wäre. Ich gehe jetzt über die Straße und habe halt ein Tigerkostüm an. Oh, ja. Schon sehr lustig. Ja. Meinst du, es gibt Menschen, die in Köln sind und wirklich nicht wissen, was Sache ist und sich dann so fragen, warum sind die Leute so? Boah, ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Also ich meine, was könnte, also außer du bist jetzt ein Tourist von weiß ich nicht woher und hast gar keine Ahnung, was das sein könnte, beziehungsweise dass es auch jetzt am 11.11. vielleicht anfängt. Ja. Aber ich glaube, ansonsten kommst du da nicht dran vorbei. Also, gut, das stimmt, ja. Sobald du irgendwie in die Schule gehst oder in der Uni bist oder überall kriegt man das eigentlich mit. Also, sonst würde man schon sehr hinterm Mond leben, wenn man das nicht mitbekommt. Schon ganz ein anderes Lebensgefühl bei euch. Das ist lustig. Ja. Ja. Ja. Und nichtsdestotrotz schenkst du deinen heutigen Abend uns, beziehungsweise mir, für die Aufnahme. Ja, weil ich, wie ich eben schon gesagt habe, auf nichts weniger Lust gehabt hätte, heute als Karneval zu feiern. Und das heißt was. Das heißt was. Ja, ich habe auf Instagram so von irgendwie Leuten halt dann in der Insta-Story so ein paar Sachen gesehen und ich dachte so, boah, bin so froh, dass ich nicht zwischen irgendwelchen Betrunkenen in irgendeiner stickigen Bar bin und Kölsch trinken muss. Ja, da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf. An so einem Montag. Also, weil letztes Jahr war es an einem Sonntag. Und da fand ich es noch ganz okay, weil dann konnte man tagsüber auch was machen so, ohne sich jetzt Urlaub zu nehmen. Aber an einem Montag und dann, oh nee, nee. Ja. Und dann auch noch beim Regen heute. Gar keine Lust. Verständlich. So ein Karnevalsjeck bin ich dann doch nicht. Aber jeder Jeck ist anders, ne? Das hätte ich sagen können am Anfang. Jetzt, Mist. Sage ich es jetzt. Ja. Jeder Jeck ist anders. Ja, wo wir schon beim R wären. Unser Buchstabe des Tages. Da habe ich direkt mal eine Frage an dich. Kannst du das R rollen? Also kannst du das gut rollen? Ich dachte jetzt gerade, ja, jetzt kommt irgendwie. Kannst du das R aussprechen? R. R. Roll mal vor. Ja, kann ich nicht so richtig. Ich kann das nicht. Wo rollt man es denn? Naja, man kann es eher so vorne rollen, aber man kann es auch hinten rollen. Je nachdem. Ja, das ist mehr hinten, ne? Das ist mehr so im Gaumen jetzt. Aber ich glaube, man kann es ja auch. Oh, ich kann das halt nicht so richtig. Gib ein Beispiel, so Wort. Rolltreppe. Okay, ich glaube, am Anfang des Satzes, also am Anfang vom Wort, ist es schwieriger. Ja, Roll oder Roll? Ja, ich, also, oder auch zum Beispiel, Also auf Spanisch rollst du das R ja auch, aber das ist ja anders gerollt als in Bayern. Ich kann kein Spanisch. Ja, die Ja. Bayern, ah, die sind, glaube ich, arg, oder? Es gibt ja schon so, wer ist denn noch so eher fixiert? Oder sind es die Franken? Ja, kann auch sein. Oder? Die sind, glaube ich, übel. Entschuldigung an all unsere Aber Saskia, sag doch mal, wie viele Ja. Hörer haben wir denn in Franken? Du, in Franken, kann ich es dir nicht genau sagen, Oh, schade. aber wir haben tatsächlich Hörer aus einem Land, das nicht deutschsprachig ist. Oder ein Hörer oder eine Hörerin. Das ist halt, die Anzahl Streams wird ja angezeigt. Und ich hoffe Genau. jetzt einfach stark, dass es nicht einfach jemand ist, der in den Ferien war und sich eine Folge angehört hat. Ich habe schon gedacht, dass es vielleicht sogar eher, musst du angeben, wenn du den Spotify-Account einrichtest, in welchem Land du wohnst, dass da einfach jemand aus Spaß halt Das irgendwas eingibt. XXX-Land. Ja, also, Platz 1 der Länder ist Deutschland. Wer hätte es Ja, gedacht? ganz große Überraschung. Platz 2 ist die Schweiz. Ah, wer hätte das Ja, gedacht? Platz 3 ist Österreich. Ah. Mit vielen R's im Namen. Österreich. Österreich, genau. Und jetzt kommt Platz 4 und das war's dann auch schon mit den Ländern. Also mehr gibt's nicht. Aus mehr Ländern wurde nicht gestreamt. Beziehungsweise wir sprechen hier ja von Spotify-Streams, ne? Nicht allgemein. Man kann uns ja auch anders hören. Platz 4 belegt Taiwan. Ja, Finde ich schön. interessant. Hallo auf Taiwanesisch, sag Ja, ich hallo mal. nach Taiwan. Melde dich gerne, falls du die oder derjenige bist. Kannst du uns verstehen? Sprichst du unsere Sprache? Bedeutet sächsisches Meer irgendwas auf Ja, Taiwanesisch? eben, es kann ja sein. Ja, alles möglich. Ja, also wie das zustande kommt, also ich kann es mir halt wirklich nur erklären, dass da irgendwer aus Spaß ein anderes Land eingetragen Ja, hat. oder halt im Urlaub war. Ja, oder das? Oder Aber ändert sich halt, das dann wir sind direkt? einfach ein sehr guter Podcast, der jetzt international geht. Ja. Ja. Sind wir ja schon dadurch, dass wir die unsere Top 3. Ja, stimmt. Ja. Also Also. Österreich ist eigentlich unser Auslandsland. Genau. Ja. Was uns beide betrifft, ja. Genau. Hast du Lust auf noch mehr Facts? Facts and Figures. Du meinst mehr Statistik? Ja, bitte. Also ich kann es natürlich nicht so schön grafisch darstellen über Mund zu Mund, aber was man sagen kann, ist, wir haben keine minderjährigen Hörer. Wir haben Und das 18 plus FSK 18. haben wir? Ja. Oh, das erklärt es Ab vielleicht. jetzt. Jetzt wollen wir auch keine unter 18 Jetzt mehr. können wir alle schmutzigen Sachen sagen. Ja. Die Penis. größte Range ist 28 bis 34. Das finde ich auch crazy. Ja. Weil ich da selbst gar nicht Ja, ich reinfalle. wollte es gerade sagen. Und Genau. du ja auch gerade so. Also bist ja am Anfang der. Ja, ich bin ganz am Anfang. Es dauert noch Das heißt. ewig, bis ich die 30 erreiche. Ja, und unsere Hörer sind älter als wir. Durchschnittlich. Ja, scheinbar. Lustigerweise ist in diesem Altersspektrum sind es viel mehr männliche Hörer. Und aber die 18- bis 22-jährigen Hörer sind ausschließlich weiblich. Krass. Aber es sind nur 5%, also es ist nicht so viel. Dann haben wir so ziemlich ausgeglichen ist es bei 23- bis 27-Jährigen. Dort ist es wirklich so Hälfte, Hälfte, insgesamt Ja. 34%. Dann kommt, wie gesagt, 28 bis 34 mit 44% der Hörer, wo es wirklich Okay. viel mehr männliche sind. Ich würde sagen, zwei Drittel auf jeden Fall. Und dann kommt 35 bis 44, wo es auch fast nur weibliche Hörer sind, 45 bis 59 auch fast nur weiblich oder nur weibliche. Verrückt. Und dann gibt es noch 60 bis 150. Und? Wie viele sind da? Kleiner als 1% und ich glaube auch nur weiblich. Und dann gibt es noch 4%, wo man es nicht weiß. Ja. Verrückt. Aber alles in allem ist es eigentlich recht ausgeglichen, anders als eine andere Podcast, den wir ja auch kennen. Der 90% weibliche Hörer hat. Warum auch immer. Aber ja. Bei uns ist die Hörerstruktur so verteilt, dass wir 47% weibliche Hörer und 49% männliche Hörer haben. Warte, das ergibt doch aber nicht 100. Und dann haben wir 4%. Ach so. Not specified. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist doch. Ja, okay. Aber das weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber. Mhm. Bei Spotify kann man ja auch so ein Familienaccount haben, wo einer registriert ist, aber mehrere mit hören können. Ja, das weiß kann ich ja dann, natürlich nicht, wie da die Statistik greift. Ja, das erfasst ja wahrscheinlich nur diesenjenigen, über den die E-Mail-Adresse läuft. Ja, oder? Weil du loggst dich doch mit der gleichen Adresse ein, oder nicht? Stimmt. Ja. Also weiß ich ja nicht, wie... Ich überlege nur gerade, wie es bei Netflix ist. Aber ja, dort hast du ja eine E-Mail und dann schon verschiedene Accounts, aber es läuft ja genau dasselbe. Ja, stimmt. Wobei, ja, ich glaube, also weiß ich nicht, vielleicht kann uns da irgendwer mehr zu sagen, aber es wäre jetzt nur meine Vermutung. Mhm. Das heißt, das sind jetzt nur die, die quasi den Spotify-Account haben. Es kann ja sein, dass die Leute auch noch über den Account noch jemand anderes mithört. Ohne zu bezahlen. Ohne in die Statistik, ja, und das. ja, das stimmt. Dann habe ich noch restliche Facts. Und dann bin ich durch mit Zahlen. Dann kommen wir endlich restliche zu den Facts. Buchstaben. Okay. Ja. Immer noch Spotify. Wir haben 27 Followers. Finde ich schön. Hallo an alle. Ja, finde ich auch schön. Einer davon ist Taiwan vielleicht. Vielleicht. dann haben wir 113 Hörer. Die Podcast-Folgen wurden 435 Mal gestreamt und krass. 655 Mal gestartet. Was auch immer da der Unterschied ist. Wahrscheinlich ist gestreamt, wenn man die ganze Folge von Anfang bis Ende hört, oder? Oder lädt. Ja, genau. Aber... Ja, also wir sind im dreistelligen Bereich. Ich meine, hallo. Das ist krass. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese 27 Follower Hardcore-Fans sind und jede Folge halt irgendwie 5-mal gehört hat. Kann auch gut sein. Ja, alles möglich. Also, ich habe das schon gemacht, dass ich ein paar Podcasts auch mal ein paar Folgen doppelt höre. Ja, das habe ich auch. Ja, ja. Das kann ja passieren. Ist ja... Ja, oder eben, ich höre zum Einschlafen immer Podcasts und wenn ich dann nicht mehr weiß, bis wo das ich gehört habe, Spoiler, meistens sind es genau 2 Minuten und dann bin ich eh schon eingeschlafen, dann starte ich den Podcast auch nochmal. Also, ja. Aber da, ich mache das immer so, dass ich bei Spotify diesen Sleep-Timer einstelle. Das mache ich auch, aber eigentlich zu lange. Ich mache immer nur 10 oder 15 Minuten, weil länger halt ich eh nicht. Also gucke ich, höre, ne? Ja. Höre ich nicht. Ja, ich mache auch und dann kann 15 ich, Minuten. Ja. Dann kann ich am nächsten Tag, weiß ich, okay, ich kann jetzt nochmal 15 Minuten zurückspulen. Ja. Fang da wieder an und merke dann die ersten 2 Minuten, okay, die kenne ich noch und dann hört es auf. Und dann höre ich da einfach weiter. Genau. Ja. Das ist super. Das ist sehr praktisch. Ja. Ja, also an dieser Stelle... lieben Dank allen Spotify-Zuhörern und die anderen auch danke, aber wir erfassen euch weniger. Ja, und über euch ist nicht so viel herauszufinden. Nee, oder wir wissen einfach nicht, wie es geht. Ja. Wahrscheinlich könnte man alles. Das wird sein, ja. Naja. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Gerne, gerne. Ich fand ich sehr schön. Übergebe dir jetzt für das Alphabet. Ja, das, was ich schon mir als erstes aufgeschrieben hatte, habe ich ja schon geklärt mit dem rollenden R, wie das so funktioniert. Ja, das R, was meinst du? Das ist schon, also was glaubst du, wo sich das so befindet in unserem Ranking? In der oberen Hälfte der Hälfte. Also der Mitte. Also im obersten Viertel quasi. Ja, Viertel, na. Aber die Hälfte von der Hälfte ist ja, ja ein Viertel. Das ist falsch ausgedrückt. Das ist Mathematik, Saskia. Die hat's drauf. Mit also Sprüchen. Meinst du unter den Top, ich meine, weiß ich nicht. In der Top 2 Viertel. Also in der Top 13. Es ist das, was du meinst, von ja. 26 Buchstaben in der ja. Top 13. Ja. Aber ich glaube nicht im ersten Viertel, sondern im zweiten Viertel. Wie groß, wie weit geht das erste Viertel? Ihr bist selbst? Zur Hälfte von 13. Ach so, ja, okay. Also 6,5. Ja. Glaubst du nicht, dass es unter dem ersten 6,5 ist? Ja, genau, exakt. Puh, das war eine schwierige Geburt. ja, da muss ich dich enttäuschen. Oh. Es ist nämlich ja. unser Platz 5. Wow, okay. Ja, mit 7%. Also in einer durchschnittlichen Häufigkeit von 7% ist er auf Platz 5 gelandet. Das überrascht mich wirklich. Also ich gratuliere dem R, aber... Okay. Es bedankt sich. Ja. Gibt es so viele Wörter mit R? Ja. Ja, halt R. Also... Ja, doch, es gibt schon, also doch schon einige, würde ich sagen. Ja, in unserer patriarchalischen Welt ist halt vieles mit er. Eben. Ja. Okay. Und dann würde ich sagen, lockert eure Finger. Macht euch bereit für das Fingeralphabet. Ja. Und zwar nehmen wir unsere Hand, wie immer. Welche soll es denn sein? Ich glaube, das macht man doch immer mit der rechten, ja. oder? Hatten wir das nicht auch schon mal das ja, Thema? Ja, doch. Also, und die gekreuzten Zeige- und Mittelfinger ja. zeigen nach oben. Wie gekreuzt? Das frage ich mich auch gerade. Weiß ich auch nicht, was damit gemeint ist. Hast du kein Bild? Doch, warte. Aber das bringt euch ja auch nichts. Ich muss es dann... Beschreibe. Wo ist es denn? Hier. Naja, so, du legst den Mittelfinger auf den Zeigefinger. Okay, also so von oben quasi. Genau, die streckst du so in die Luft ja. und machst so, so wie du so... Ich schwöre, oder in Amerika macht man doch auch so viel Glück quasi. Ah ja, genau, ja. So machst du? Ja. Und die anderen lässt du einfach lässig nach unten auf die Handfläche. Okay. Ah, ich kann sie nicht... Ah! Schwierig? Ja, der kleine Finger, den kriege ich nicht wirklich auf die Handfläche. Ja, aber da kriegst du ja noch Unterstützung, und zwar vom Daumen, weil der Daumen liegt auf den nach unten zeigenden jetzt Fingern. Das ist easy. Ah, ich merke gerade, das ist etwas, das ich eigentlich nie mache. Das Gefühl ist seltsam. Habe ich auch gerade gedacht, das fühlt sich ganz komisch an. Ja. Ich kriege die auch gar nicht von alleine ja. weg, ich muss so ja. die andere Hand ja. benutzen. Ja, ah, so, ja. so okay. sieht das R aus. Okay. Ist ein bisschen, ja, wobei, geht eigentlich relativ schnell, wenn man es dann einmal raus hat. Ich möchte nicht mehr. Hast du deine Finger, sind jetzt verkrampft? Ja, okay. Ja. Dann musst du für immer in dieser Position bleiben. Ja, ich muss mich jetzt auch umbenennen zu R. Ja, und alle Gehörlosen fragen sich, was will sie mir sagen? Sie sagt die ganze Zeit nur R. Ja. Gibt es das wohl auch, diese durchschnittliche Häufigkeit bei Gebärdensprache? Wissen die auch? Das kann man ja nicht. Nee, das geht ja nicht. Also halt nicht bei der Breitschrift, sondern... Nee, das geht ja nicht. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht, wie. Ja, ich habe ein anderes lustiges Spiel, das wir machen könnten jetzt während der Folge. Ja. Bei jedem Wort, das wir benutzen und ein R drin vorkommt, können wir einen Strich machen. Und dann? Und am Ende zusammenziehen. Okay. Okay. Ich habe meinen Block bereit. Ich glaube, wir machen es nicht. Ich glaube, wir vergessen es, ja, glaube ich auch. Wir hätten es jede Folge machen sollen und dann hätten wir unsere eigene durchschnittliche Häufigkeit errechnet. Boah. Ja, ich würde sagen, wir beauftragen jemanden, der das nochmal von Anfang an sich alles anhört. Das oder... Wir haben schon eine tolle Konzeptidee für Staffel 2. Oh ja, oder das. Ja, und dann würden wir einfach dauernden Assistenten reinschalten. Und man hört ja, dann nur die Striche, die er macht. Man hört oder die Striche. Die. Warte, ich ja. mache mal einen Strich. Mal gucken, ob ihr das hört. Ja. Hast du gehört? Ich habe viel gehört, aber ich weiß nicht, ob es ein Strich war. Okay. Vielleicht habe ich auch nur geatmet. ja, das wäre dann zu unterlassen. Steht dann in der Stellenbeschreibung. Okay. Bevor wir hier mal mit Kategorien starten, ja. eine andere Frage. Ja. In Folge Q, ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund du das erzählt hast, aber ja. hast du ja von deinem Kino-Dinner-Abend genau, stimmt. erzählt. Jetzt möchten wir doch alle wissen, wie das war. Die schlaflosen Nächte sind vorbei. Ich erzähle ja. endlich, wie es war. Es war cool. Also es war gut. Wir hatten ja ein bisschen Panik, habe ich ja, glaube ich, erzählt, wie das so geht mit Essen und Film und Essen und Film. Das größere Problem war, dass wir in Reihe 2 saßen. Also wir mussten den Kopf halt immer so nach hinten, damit wir alles sehen. Ah, okay. Das war eigentlich das größere Problem als das Essen selbst. Was speziell war, ist, dass das Kinolicht, also das Saallicht halt nie ganz abgeschalten wurde. Es wurde immer gedimmt, ja. damit man sieht und die Bedienungsleute halt Kellner. Auch nicht Danke. Ich wusste, da wurde ein Wort dafür erfunden. ja. Damit die nicht stolpern. Und aber es ging wirklich. Also der erste Gang war eine Suppe und da war ich schon froh, dass nur die Trailer zu sehen waren und noch nicht Film, weil ja. Suppe zu essen, da muss man sich wirklich konzentrieren. Ja, das stimmt. So. Genau. Und der Rest ging aber gut. Beim Dessert war es lustig, da gab es sowas in einem hohen Glas und dann hat man nur noch die Löffel gehört, wie sie klirren. Ja, aber es war auch nur eine Phase. Und der Film ist empfehlenswert. Ich habe viel gelacht. Das ist gut. Ja. Das klingt sehr schön. Ja, ja. Aber es kostet halt relativ viel, so einen Abend. Also, ich würde es jetzt nicht alle Woche machen wollen, aber... Ja, das stimmt. Ja. Ja, cool. Ja. Dann können wir ja jetzt starten. Jetzt sind alle Fragen geklärt und wir haben schon genau. fast die Hälfte unserer Zeit um. Jetzt aber es waren auch viele Informationen, die jetzt hier nochmal unterkommen mussten. Die waren wertvoll ja, dann und brauchen Zeit. Zieh du doch mal. Ich zieh, ja. Was hast du jetzt gesagt? Der fünfthäufigste Buchstabe, gell? Mhm. Also 1, 2, 3, 4, 5. Kuchensorte. Wir starten gut. Dann nehme ich eine Rhabarbertorte. Oh. Oder Rhabarberkuchen. Oder Rhabarbertart. Oh, so wie eine, kennst du Tartata? Ja. Das mit Rhabarber. Ja, bestimmt auch lecker. Ja, das stimmt. Aber ich will dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Nee, ich nehme den Rhabarberkuchen. Ja, beschreib ihn uns. Ja, so ein Blechkuchen mit Rhabarber. Fertig. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Ja. Schön. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Nicht? Also ich glaube, ich habe noch nie selbst mit Rhabarber gebacken. Oh, weißt du, was ich mal gemacht habe? Das war lecker. Rhabarber-Konfitüre? Ja, das auch. Aber auch ein Kuchen. Also so wie Apfelkuchen. Also mit dünnem Boden, meine ich. Mhm. Nicht Kuchen, sondern eine Weihe. Ein was? Eine Weihe. Eine Wehe. Ich weiß nicht. Also nicht Geburtswehe, sondern... Okay. Ja, so ein Kuchen halt. Mhm. Und dann war der Kuchenboden und dann kam Marzipan und darauf kam Rhabarber. Das ist echt lecker. Ja, damit kriegst du mich halt nicht, ne? Ja, aber ich spreche jetzt die 27 anderen. Ist okay. Da mag bestimmt jemand Marzipan. Genau. Ja. Ja. Und es sieht farblich cool aus, weil ich habe roten Marzipan verwendet und der Rhabarber war auch so rötlich-grün und das sah keck aus. War es ein Blutkuchen? Genau. Ja. Ja. Möchtest du noch was zu deinem Kuchen sagen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Möchtest du einen sagen? Ich mache ein Ragusa-Cake. Was? Ragusa. Kennst du Ragusa? Nicht unter dem Begriff, weiß ich nicht, ob ich es vielleicht sonst kenne. Das ist Schweizer Schokolade aus dem Jura, von Gummy Bloch. Und die ist sehr beliebt. Ich mag sie zwar nicht so sehr, aber viele mögen sie. Das ist Schokolade, drumherum ist so eine dünne Schicht von dunklerer Schokolade, innen drin ist dann so Milchschokolade. Und darin sind halt so halbe Haselnüsse drin. Okay. Genau. Ja. Ja. Und da mache ich darum eben so ein Cake. Wahrscheinlich, also so ein Gleichschwer-Cake und dann mache ich dort ein bisschen Nüsse auch mit rein und dann in die Mitte des Teiges, also der Form, lege ich dann eben Ragusa-Stängel rein und dann kommt der Rest des Teiges oben drüber. Wie heißt das? Es gibt so eine Art Mississippi-Cake. Die sind, glaube ich, auch so gemacht mit Schokoladenstängeln drin. Genau. Also in der Mitte gibt es dann einfach quasi einen flüssigen Schokoladenkern mit halben Haselnüssen. Und das ist der Ragusa-Cake. Das klingt gut. Ja. Würde ich essen. Super. Ich würde deinen essen. Das ist doch schön. Ja. Laden wir uns ein zu Kaffee und Kuchen. Ja. Sehr gut. Dann darfst du eine Kategorie ziehen. Okay. Und ich ziehe... eine Süßigkeit. Jetzt hauen wir wieder alles raus. Also Ragusa wäre natürlich auch eine Süßigkeit. Rohmarzipanmasse wäre auch eine Süßigkeit. Also wenn dir was einfällt, darfst du mir gerne ins Wort fallen. Ja, mir fällt was ein, aber das, ich lasse dich erstmal noch ein bisschen. Quälst mich noch ein bisschen. Ja. Okay. Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Ah, also es ist jetzt ein bisschen erfinderisch von der Wortkombination her. Regenbogen-Skittles. Mhm. Also ja. Eigentlich heißen sie ja Skittles. Ist aber das, ich wollte gerade sagen, ist das der offizielle, ja. Die offizielle Bezeichnung? Sehr offiziell, ja. Okay. Ja. Die habe ich ewig nicht mehr gegessen. Und auch nicht mehr gesehen, also bewusst. Boah, ich habe mir das, glaube ich, noch nie in meinem Leben gekauft. Doch, ich hatte mal so eine Phase, wo ich es ab und an gegessen habe, aber ja, die waren jetzt auch nicht, also die waren nicht schlecht. Aber es ist halt, was ist drin? Irgendwie so Fruchtgelee ähnlich. Mhm. Und dann draußen einfach, also drumrum ist Zucker. Ja. Eingefärbter Zucker. Eigentlich alles, was ich mag. Kein Marzipan. Das stimmt. Ja. Also, ich habe Regenbogen-Skittles. Sehr gut. Das, was mir als allererstes direkt eingefallen ist, ist russisch Brot. Okay. Kennst du das nicht? Nee, ich kenne russischen Zupfkuchen, aber nicht russisch Brot. Stimmt, das hätten wir auch als Kuchen nehmen können, ne? Das sind diese Kekse, die halt Buchstaben sind. Das sind eigentlich unsere Podcast-Kekse. Oh, haben wir einen Google das mal. Haben wir einen Werbedeal mit denen? Noch nicht, aber jetzt, wir sind da was ganz Heißem auf der Spur. Sehr gut. Ich guck gerade, wo das herkommt. Das könnten ob wir das in irgendwie... unserem Merch-Store. Ja, genau. Finde ich toll. Also hier steht, dass es vermutlich aus St. Petersburg stammt. Ah nee, warte mal, der Bäcker aus Dresden. Hast du das noch nie gesehen? Gibt's das bei euch nicht? Nee, nicht, dass ich wüsste. Das ist lecker, das sind so, ja, so Kekse. So, okay. So Kakao, Schoko, Kakao, Keks. Halt in Buchstabenform. Okay. Interessant. Ja. Musst du mal, ja, vielleicht gibt es das aber auch einfach in der Schweiz nicht. Ich google mal. Russisch Brot, Schweiz. Aber warum nennt man das Brot? Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Okay. Ich habe mir den Wikipedia-Artikel jetzt nicht durchgelesen. Ich bin jetzt gerade auf süß24.ch okay, und da gibt es ein 10 Beutel a 100 Gramm also für 30 Franken. Ja, easy. Klar. Das ist kaufe ich mir weg. Ein Schnäppchen. Und was ist das denn? Was sind das denn für Preise hier bei süß24.ch? Das ist ja unverschämt. Was gibt's noch? Haben Sie ja, noch es gibt Regenbogen? Zwei Packungen. Nee, sehe ich gerade nicht auf den ersten Blick. Aber es gibt zwei Packungen Schokobons für 15 Franken. Was? Aber das sind Riesenpackungen, oder? 350 Gramm, also 700 insgesamt. Das ist schon teuer. Also schon, oder? Ja, ja. Oder zwei... 2 mal 32 hier Dickmänner. Ja. Schaumküsse. Ja. Für 8 Franken. Für 8? Ja. Gut, es geht. Ja, ja. Also ich würde da nicht bestellen bei Süß24. Das kommt mir sehr teuer vor. Okay, kein Werbedeal mit Süß. Nee. Punkt sehr, aber russisch Brot. Ich schreibe ja immer noch dem Wein. Ich verfasse schon seit Monaten eine Story. Ja. Und du nimmst russisch Brot. Ja, es stimmt. Oder? Und wenn du mal in Deutschland bist, ja, musst du mal russisch Brot probieren. Gut, werde ich tun. Ich werde dich daran erinnern. Sehr gut. Ja. Bin gespannt. Ja. Okay, dann zieh du doch mal eine Kategorie. 7% Häufigkeit, also kommt jetzt Karte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unnötige Superkraft. Unnötige Superkraft. Dann sage ich, der oder das Radiergummi-Boy oder Girl. Und Radiergummi-Boy oder Girl kann, wie der Name schon sagt, radieren. Radieren. Richtig. ja, aber halt super schnell. Und nee. Der Finger ist ein Radiergummi. Aber. Das heißt, brauch kein Radiergummi kaufen, sondern kannst du mit dem Finger machen. Wow. Aber damit kannst du halt auch nur Erstklässler vielleicht beeindrucken und dann hört es halt auch auf. Ist es dann aber auch so, dass, also wenn du radierst, normalerweise sind ja dann so Würmchen. Ja. Wenn du nee, das passiert nicht. Okay. Also, weil sonst würde dein Finger sich ja abnutzen. Ja. Es wäre aber eine super Superkraft für Schwerverbrecher, weil die dann keine Identität mehr haben am Finger. Kein Fingerabdruck mehr. Das ist nur an einem Finger. Die restlichen Finger sind normal. Okay. Damit können sie Spuren hinterlassen. Okay, okay. Willst du jetzt sagen, dass Radiergummi-Boy oder Girl ein Krimineller ist? Keiner macht den Ich bitte Kriminellen. Dich. Nein, niemals. Ja. Ja, ja. Mega cool. Ist super unnötig. Ja, ich überlege nämlich gerade, ich schreibe nie mit Bleistift. Ich auch super selten. Und wenn es geht, vermeide ich Kugelschreiber. Also ich habe immer so Stifte. Ja, ich schreibe aber generell sehr wenig, nur noch so per Hand. Ja. Deshalb wird meine Schrift auch immer schlimmer. Ja, ja. Also ich hatte nie so eine richtig schöne Schrift, aber die wird immer schlimmer. Weil ich nicht, also vielleicht einfach ein bisschen, nicht verlerne, aber das ist einfach nicht mehr so gewohnt. Verstehe. Oh, das ist nervig. Ich schreibe schon noch gern mit der Hand. Ich mag das. Ich mag das auch, aber ich habe eigentlich selten Gelegenheit dazu. Ja, diese Woche muss ich Protokoll schreiben von der Sitzung, der mehrstündigen. Und dann haben die Leute auch wieder gesagt, ah ja, und dann nimmst du einfach den Laptop und schreibst es direkt auf und so. Und ich, nein, ich schreibe von Hand. Ja, okay, stimmt. So Protokolle mache ich aber dann auch eher so per Hand. Ja. Oder irgendwie so, wenn man sowas mitschreiben muss. Ich mag das ja mehr. Genau. Ja, mit dem Computer vertippt man sich halt auch mehr, finde ich, wenn du dann so schnell mitschreibst. Ja, ja. Und mit der Hand eigentlich passiert das, also schreibt man dann halt ein bisschen schneller und nicht so schön, aber man schreibt ja nicht falsch unbedingt. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht sollte ich jetzt mal nebenbei einfach was schreiben. Hallo. Meine Schrift ist so hässlich. Ist Radiergummi-Girl. Das sieht so scheiße aus, wie ich schreibe, ne? Ganz schlimm. Wir posten es gerne auf Instagram. Ich kann es dir mal abfotografieren, ja. Ja. Meine unnötige Superkraft ist inspiriert von einem Märchen. Okay. Hast du eine Ahnung? Von Rapunzel. Nein. Von was gibt's denn noch mit R? Das andere. Rotkäppchen. Nein. Das ist für mich schon das andere. Was gibt's denn noch? Das Überandere. Das Überandere? Weiß ich nicht. Was denn? Rattenfänger. Ah. Also, dass du mit einer Flöte die Ratten einfängst, finde ich ziemlich unnötig. Ja, das ist schon unnötig. Es ist super. Das ist richtig. Also eine super Kraft. Also es kann ja nicht jeder, ne? Aber heutzutage, also in unserem Gefilden, ist es wirklich. Nee. Ich glaube, da bist du arbeitslos. Und vor allem, der lockt die Ratten ja einfach weg. Ja, das stimmt. Also ich finde es gut, dass sie nicht sterben. Aber. Sie sind ja immer noch da. Ja. Deshalb, ja, finde ich eine unnötige Superkraft. Vielleicht könnten sich der Rattenfänger und Radiergummi Boy oder Girl ja auch zusammenschließen. Und dann radieren sie die Ratten dann, einfach. Dann radieren sie, genau. Sehr schön, ja. Die könnten dann ein Business draus machen, die beiden. Er, radierte Ratten. Radierte Ratten, ja. Rattierte Ratten. Jetzt? Jetzt wird's rund. Oh, einfach schon wieder eine Geschäftsidee rausgehauen. Boah. Ja. Wenn wir die alle mal umsetzen würden, ne? Du, ich glaube, bald hören wir in den News erfolgreiches Startup in Taiwan. Rattierte Ratten. Ich glaube es auch. Ja. Ja, ist was ganz Heißes. Ja. Du bist dran. Manchmal hört sich das an. Also ich glaube, wenn man das jetzt hört, dann denkt man, okay, da war auf jeden Fall ein Schnitt. Aber manchmal reden wir halt einfach auch so, dass es, dass da nichts mehr kommt. Und dann so, ja, okay, machen wir das. Oder? Also manchmal habe ich das Gefühl, so viel schneide ich ja gar nicht. Stimmt. Ich habe gezogen die berühmte Person mit R. Gurgeln. Wir hätten die Folge mit Gurgeln beginnen können. Ja. Mann. Jetzt habe ich gerade nichts mehr zu trinken hier. Sonst. Wir können sie noch so beenden. Ja. Du schneidest dann einfach schön. Ja. Superstar mit R. Ja. Ich will nicht wieder ein Fußballer. Wolltest du Ronaldo sagen? Ronaldo. Ach so, oder? Ja, okay. Das sind ja alle mit R. Ja. Und Ronan Keating will ich eigentlich auch nicht sagen. Der ist mir aber auch eben eingefallen. Okay, Rafael Nadal. Wer ist das nochmal? Der Tennisspieler. Ah, okay, Fußball, Tennis, das ist doch... Ja, du kennst mich. Ich bin einfach sportlich unterwegs. Das stimmt. Tennis, Fußball, alles in Tennis. Ja, klar, dass dir das einfällt. Ich schaue jedes Match. Genau, da liegt mir sehr viel dran. Und bist du Fan von dem? Nee, aber ich habe ihn zweimal live spielen gesehen. Deshalb dachte ich, nehme ich doch den, kann ich was dazu erzählen. Okay. Also so viel ist es eigentlich nicht. Ich muss sagen, also ich habe ihn eben zweimal live gesehen. Und beim zweiten Mal war ich wirklich enttäuscht, dass er wieder spielt. Weil ich wollte natürlich Roger Federer, der auch mit R beginnen würde, ich Trottel. Das stimmt. Ja, ich wollte eigentlich den mal sehen. Unsere Schweizer Legende, die lebende Schweizer Legende. Ich glaube, er wird der nächste Wilhelm Tell oder so. Ja, und stattdessen habe ich zweimal Rafael Nadal gesehen, beziehungsweise gehört, weil das ist ja so ein Stöhner. Also bei jedem Aufschlag. Oh, oh, das ist so schlimm. Ich finde das so lächerlich. Aber ist es nicht generell bei Tennisspielern so? Bei Roger also, nicht. Okay. Nein, es gibt schon viele, die es halt ausreizen, aber das ist ja auch pure Provokation. Die wollen halt den Gegner dadurch irgendwie nerven. So. Ja, ja. Das ist ja nicht, weil sie aus der Puste sind. Oder, ja. Und das fand ich wirklich, wirklich nervend. Und ich war halt dann auch so dort und alle waren total Tennis-Fans und haben mitgefiebert und oh, wie spannend, jetzt gibt es nochmal ein, keine Ahnung, Matchball oder so. Und ich immer, nein, ich will endlich nach Hause. Ja. Ja. Das ist meine Geschichte zu Rafael Nadal und leider okay. Nicht zu Roger Federer. Ja. Schnitt. Schnitt. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, was ich sagen soll. So viel? Ja, zwei habe ich im Kopf, aber es sind beides Sänger, beziehungsweise Sängerin. Dann nimm die Frau. Okay, dann nehme ich Rihanna. Okay. Punkt. Hätte ich mal das andere gesagt. Konzert. Ich habe keine CD. Ja, ist genau so. Okay. Wobei? Dann sag noch den Mann. Ja, aber eine kleine Geschichte kann ich erzählen zu Rihanna. Okay. Danach sage ich auch noch, wer der Mann war. Und zwar, als ich, wie alt war ich da? 14, so um den Dreh. Mhm. Da war sie ja relativ, das war 2006. Da war die ja relativ Umbrella. Berühmt Umbrella. So, Umbrella. Mit ihrem Umbrella-Gedöns und ja. So. Und da waren wir im Urlaub, ja. In Amerika, in Florida. Und dann kam im Radio, ja. Dass Rihanna da ganz in der Nähe ist und ein Musikvideo drehen würde. Okay. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, wir müssen da hinfahren. Oh. Ja. Wollten sie nicht. Komisch, ne? Ja. Ja. Und jetzt Jahre später, über 10 Jahre später, hat mein Vater irgendwann mal zu mir gesagt, wir hätten da damals hinfahren sollen. Ja. Ja. Oh. Und ich, also ich war eigentlich kein Fan von der, aber ich war oder bin schon immer generell ein Fangirl gewesen. Jetzt nicht unbedingt von Rihanna, aber generell bin ich, kann ich mich sehr begeistern für verschiedene Menschen. Ja, und ich hatte da gedacht, boah, das wäre so cool. Und in dem gleichen Urlaub dachte meine Schwester, sie hätte an der Tankstelle Snoop Dogg gesehen. Und sie glaubt es bis heute. Und ich meinte auch so, der sah dem vielleicht ähnlich, aber ich glaube, es ist schon ein sehr krasser Zufall, wenn wir den genau hier in unserem Urlaub in Florida an der Tankstelle irgendwo sehen. Definitiv, ja. Ja. Das heißt, also es war ein sehr ja, prominenter Urlaub damals, ja. So gut. Ja. Aber Rihanna, die hätten wir sehen können auf irgendeiner Brücke, wie hieß sie denn? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Verrückt. Und hast du dir das Video danach angeschaut? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches das war. Das müsste ich nochmal gucken. Okay. Was 2006, was sie da so rausgebracht hat. Ja. Kann ich nochmal gucken. Gute Idee. Muss mir aufschreiben. Ich schreibe mir das mal per Hand auf. Wow. Rihanna Musik Video 2006. Fragezeichen. Brücke. Okay. Brücke, ja. Und den anderen, den ich noch sagen wollte, war Robbie Williams. Ah, stimmt. Aber kann ich weniger zu erzählen als zu Rihanna. Wobei Robbie Williams finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich mag den. Oh, she offers me protection. Ja, zum Beispiel. Das ist immer so ein... Ja. War das gerade Angel? Ja, ne? Ich glaub's. Ich habe auch überlegt. Ja, ja. Das ist immer so ein Rausschmeißerlied, finde ich. Also, ja, nicht Rausschmeißerlied, aber ja. Ich war schon auf so vielen Partys, die dann so bis früh morgens gingen und dann kam zum Schluss Robbie Williams Angel und alle lagen sich so in den Armen und haben es mitgegrölt. Ja, ja. Das ist immer wieder schön. Ja, das ist so ein Bad Boy irgendwie und also der hat ja, glaube ich, ziemlich alles konsumiert, was man konsumieren kann. Ja. Nach Take That oder auch während, keine Ahnung, Take That war vor mir. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ja. Aber jetzt ist er ja ziemlich bodenständig geworden mit Frau und Kindern. Und stimmt. Happy, happy, happy Robbie. Ja. Ja. Ja. dann bin ich wieder dran. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ich habe so ein Zettelchen-Chaos irgendwie heute. Ich habe sie so schön gefächert und dann kam dieser Mikrotest und dann war alles durcheinander. Oh, eine Serie. Komm, es ist Zeit, wieder mal zu brillieren. Ja, wobei ich rede mir ja immer ein, dass ich da ein bisschen besser bin als in Filmen. Aber ja. Wie ich gerade merke, glaub an mit dich. R. Boah, mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Krass. Mir fällt wirklich nichts ein. Muss auch irgendwas geben. Ich habe jetzt gegoogelt. Mhm. Serie R. Ich lese vor. Serie R. Das Arbeitspferd für mittelschwere Anwendungen. Was? Die Serie R ist ein hervorragender Leistungsträger in einer Vielzahl von Anwendungen der Mobilhydraulik. Diese robusten und zuverlässigen Motoren mit hohem Wirkungsgrad eignen sich besonders für Anwendungen mit niedrigem Förderstrom und hohem Druck. Mit mehreren Lageroptionen lassen sich diese Motoren perfekt in allen Bereichen der Mobilhydraulik einsetzen. Serie R, das Arbeitspferd für mittelschwere Anwendungen. Okay. Genau das wollte ich auch sagen. Ja. Nicht genau das, was ich meinte. Nee. Was haben wir denn für richtige Serien? Ja, ich überlege auch gerade. Keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Es sagt mir alles nichts. Hier kommt... Ja, aber das war doch keine Serie. Rambo. Was denn? Das war doch ein Film. Ganz dünnes Eis. Das verarscht mich doch hier. Ah, aber, ja, nee. Also es gibt Rapunzel als Serie. Mhm. Es gibt rauchende Colts als Serie. What? Ah, oh. Raumschiff Enterprise. Okay. Ja. The Real Ghostbusters ist aber ein Comic. Rosamunde Pilcher. Ach, stimmt. Dass uns das nicht früher eingefallen ist. Ja. Könnte daran liegen, dass ich jetzt nicht schaue. Ich wollte gerade sagen, ich dachte jetzt, du sagst, könnte daran liegen, dass ich nicht 80 Jahre alt bin. Das auch. Das auch. Ja, ich glaube, ich kann nichts dazu beisteuern. Es tut mir leid. Ich auch nicht. Ne, ja. Tolle Kategorie wieder mal. Mhm. Schön. Immerhin waren es keine Filme, ne? Magst du noch eine ziehen? Ja, um unsere machen. Ehre zu retten. Ja, als letzte schnelle Kategorie machen wir Dinge aus dem Kühlregal. Yay! Heißt das jetzt, wir haben die nächsten 35 Folgen wieder keine Essensthemen? Ja, Scheiße. Das wird sein. Okay, Dinge aus dem Kühlregal. Naja, nee. Kann ich nicht sagen. Du kannst so viel rausschneiden. Okay, ich sag's trotzdem. Diese kleinen Röstitaler. Okay, was ist das schon wieder? Ja, Rösti kennst du. Ach so, Taler heißt das andere Wort. Ja, das habe ich jetzt erfunden. Ach so. Und zwar meine ich, es gibt so kleine Röstis, die sind gefüllt mit Frischkäse oder so. Mhm. Also nicht oder so, sie sind gefüllt mit Frischkäse. Okay. Und die kauft man halt im Tiefkühlregal. Tiefgekühlt. Fürs Tiefkühlregalfach zu Hause. Okay. Ja, weil ich meine, Rösti sonst macht man entweder selber oder es ist halt nicht gekühlt, so die Fertigrösti. Ja. Aber diese mit der Füllung drin, die sind tief gekühlt. Und das ist mein Ding für diese Kategorie. Mein Ding ist tiefgefrorener Rosenkohl. Kann man doch kaufen, oder? Ja. Rosenkohl tiefgefroren? Ja. Gibt's schon. Ja. Gibt's. Ja. Habe ich mir noch nie gekauft. Ich wollte gerade fragen, magst du Rosenkohl? Ja, eigentlich schon. Also esse ich sehr selten. Es ist ja so ein strittiges Gemüse. Ja, früher mochte ich das auch gar nicht. Da weiß ich noch, dass mein Vater da irgendwas mal mit gekocht hat Und dann hat er gefragt, und wie hat es euch geschmeckt? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, war ganz lecker, musst du aber nicht nochmal machen. Oh. Ich glaube, da war auch Rosenkohl dabei. Ja. Aber so als Kind, ja, ist das auch was anderes. Ja. Da habe ich ganz viele Sachen nicht gemocht, die ich mittlerweile mag. Oh ja, ich mache mir das, wie gesagt, nicht so häufig, aber eigentlich kann es schon, wenn du es so in der Pfanne so anbrätst, kann das schon lecker sein. Ja, mein Tipp für alle Rosenkohl-Nicht-Möger. Hasser. Für alle Rosenkohl-Hasser. Ja. Ihr Hasser da draußen. Aus Taiwan. Da müssen wir jetzt jeweils noch erklären, was Rosenkohl ist zum Beispiel? Nein. Okay, gut. Also wer das nicht weiß, der... In Taiwan. Der weiß nicht, dass wir ein Essenspost-Podcast sind. Eben, für all diejenigen, die Rosenkohl nicht mögen, bereitet ihn mal so zu, dass ihr ihn entblättert. Also, ist eine Heidenarbeit, aber es funktioniert. Alles so aus. Und dann die einzelnen Blätter essen, oder was? Ja, roh. Nee, also schon damit was machen, aber nicht in der ursprünglichen Form. Genau. Weil dann ist es natürlich nicht so konzentriert, dieser Kohlgeschmack und diese Bitterkeit, die er ja haben kann, sondern ist so leicht fluffig und wenn man das dann anbrät, vorzugsweise halt mit Speck, das mache ich natürlich nicht, aber mit Speck schmeckt, gibt es halt Geschmack. Und dann werden die Blätter zum Teil ja auch ein bisschen knusprig, kross. Und das ist wirklich, wirklich gut. Das klingt gut. Ja. Ja. Aber es ist, wie gesagt, man muss ein bisschen Zeit haben, ne? Ja, aber das kann man ja vom Fernseher machen. Das ist so wie Bodenrüsten. Das stimmt. Das mache ich noch gern. Das, ja. Ich finde das, das. Und man schneidet sich noch weniger in den Finger als beim Bodenrüsten. Das ist gut. Ja. Ich bin gespannt. Postet eure Rosenkohl-Erfahrung gerne. Und verlinkt uns. Und schreibt uns auch sonst. So wie immer. Ja, so wie immer. Macht weiter so. Ja. Schreibt uns doch vielleicht auch mal was per Hand und fotografiert es ab. Oder schickt es per Post. Oder schickt es per Post. An die eingeblendete Adresse. Ja. Ja, das wäre cool. Handschrift, ich mag Handschriften. Ich finde das so schön. Ja, du kannst dir ja das angucken, was ich dir gerade geschickt habe. Mache ich direkt. Hallo, mein Name ist. Das sieht richtig schlimm aus. Okay, warte. Ich möchte die Live-Reaktion sehen. Ja, aber ich sag mal so, wenn du übst, was. Ja, vielleicht. Immerhin. Wahrscheinlich keine Rechtschreibfehler, aber ich kann es nicht so genau entziffern. Nein, so schlimm ist es nicht. Rechtschreibfehler ist nicht drin. Gut. Es ist nur sehr hässlich geschrieben. Oben hast du noch ein Herz gemalt. Ja, das ist sehr kitschig, was ich dahin gemalt habe. Okay. Ich habe nämlich drei Herzen gemalt. Und in einem Herz ist ein J und im anderen ist ein M und im anderen ist ein L. Oh Gott, das ist süß. Ja, und das habe ich eben noch abfotografiert und meinem Freund geschickt. Aber er hat nicht drauf reagiert. Ja. Liebe Grüße. Ja, sage ich ihm. Also er hört es ja, hoffentlich. Natürlich. Natürlich. Er ist der aus Taiwan. Mist. Das Kartenhaus bricht zusammen. Ja. Habe ich die Bildrechte jetzt an diesem Bild? Ja. Gut. Dann werdet ihr es auf Instagram wiedersehen. Ja. Als kleiner Spoiler schon mal. Genau. Das macht keinen Sinn, weil ihr habt das ja dann schon gehört jetzt. Das ist immer wieder das Gleiche. Wir haben bei Volk Kuh doch auch so aufgehört. Ja. Ich habe ja auch Spaß gewünscht. Hey. Ja. Habt eine schöne Folge. Das müsste man am Anfang mal sagen. Ja, stimmt. Nehmen wir uns das vor für die nächste Aufnahme? Ja. Ja. Machen wir. Schreibe ich mir unter meine Notiz mit Rihanna. Bitte gerne. Schreibe ich mir noch dazu. Ja. Viel Spaß wünschen. Steht dort jetzt auch, dass ich russisch Brot probieren muss? Ah, stimmt. Ja. Saskia russisch Brot. Sehr gut. Essen. Okay. Fertig. Gurgeln wir jetzt? Ah, ich habe nichts zum Trinken hier. Ich auch nicht. Na dann. Sehr schön. Okay, das war's. Ja. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und das wird was ganz Besonderes. Hashtag A, B, C, D, F, G, K, P, Q, R, S. Ja, wird was ganz Besonderes. Aber es kann ja nichts Schlimmes mehr kommen. Wir haben jetzt Ri gehabt und beim Q hatten wir doch auch ganz schlimme. Da kann nichts Schlimmes kommen. Das wäre es ja jetzt, wenn wir dann nur über Filme reden würden. Lächerlich. Lächerlich. Wir vor allem. Na gut, lasst euch überraschen. Ja. Habt eine gute Zeit, wascht eure Füße und hoffentlich ist sie auch gut. Sonst kommt der Rattenfänger oder Radiergummi, Boy oder Girl. Ja. Dann gibt's Ärger. Ratierte Ratten. Okay. Tschüss.